Am 11. Oktober hielt der TVIAK-Vertreter bei der Beratung über den Tagesordnungspunkt Frauenfortschritt auf der Sitzung der 3. Kommission der 21. UNO-Vollversammlung eine Rede. Er betonte, die Regierung der TVIAK ergreife ununterbrochen die juristischen und praktischen Maßnahmen, damit die Frauen mit gleichen Rechten wie Männer in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ihre Rechte richtig ausüben können. Die Sexualsklaverei der japanischen Armee sei ein extremes Humanitätsverbrechen gegen Menschenrechte, bei dem Japan während des Zweiten Weltkrieges zahllose Frauen vieler Länder und Regionen Asiens und der Welt, einschließlich der über 200.000 Koreanerinnen in Sexualsklaven der japanischen Armee verwandelt und ihre Menschenrechte brutal verletzt habe. Japan könne sich der juristischen Verantwortung für die Sexualsklaverei keineswegs entziehen und solle nach der Forderung der Völkergemeinschaft die staatliche und juristische Verantwortung für sein vergangenes Verbrechen gestehen, sich dafür entschuldigen und die Entschädigungen leisten. Die UNO solle auch das extreme Terrorverbrechen der südkoreanischen Regierung problematisieren, die am hellen Tage die TVIAK-Bürgerinnen verlockt und entführt und die elementare humanistische Forderung danach abgelehnt habe, die TVIAK-Bürgerinnen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und sie zurückzuschicken. Zum Schluss forderte der TVIAK-Vertreter die UNO mit Nachdruck dazu auf, das Humanitätsverbrechen der südkoreanischen Regierung offiziell zu behandeln und die Maßnahme dazu zu treffen, die TVIAK-Bürgerinnen baldigst zu ihren Familien zurückzuschicken.